In ganz Vorderasien wurde Baldur unter dem Namen Adonis, Tammuz, Attis, Dionysius, Marduk als ein jugendschöner Gott verehrt, der getötet wird, durch seinen Tod aber die Natur neu belebt und herrlich wieder aufersteht. Das Auferstehungsfest dieses Gottes wurde alle Jahre im Frühjahr gefeiert, besonders in Antiochia, der Lieblingsstadt des Apostel Paulus. Dort wurde sein Bild unter den Klagegesängen der Weiber feierlichst bestattet und am folgenden Tage der wiederauferstandene Gott mit dem Jubelruf begrüßt: Der Herr lebt, Adonis ist wieder erstanden. Dabei ließ man aus seinem Grabe sein Bild, ähnlich wie heute noch in der römisch-katholischen Kirche, mittels eines Mechanismus in die Höhe steigen. Siehe hierzu Drews Die Christusmythe, Jena 1910 bei Eugen Dietrichs. In den anderen vorderasiatischen Kulten hielt man die Feier der Auferstehung des Gottes Baldur erst am dritten Tage oder am dritten Tage nach seinem Tode ab. Wie seltsam ähnlich klingt doch da der biblische Bericht über den Tod und die Auferstehung Christi. Ist es nicht denkbar, dass christliche Missionare jenen Heiden in Vorderasien gesagt haben, ihr Christus sei jener Gott Adonis, Tammuz, Attis und so weiter? Man brauchte nur hinzuzufügen, dass Gott zum Menschen, zum Christus wurde, um sich selbst als Sühneopfer für die Menschheit darbringen zu können, so war die neue christliche Religion in den Grundzügen festgelegt. Und seltsam, gerade jener Paulus, der die Baldur-Legende mit der Christus-Idee verschmolz, hatte Jesus selbst nicht gesehen und wusste nichts von einem geschichtlichen Jesus. Das hätte sich der schlichte Arier Jesus nicht träumen lassen, dass er an der Stelle Baldurs, Adonis, Attis und so weiter göttliche Verehrung genießen sollte. Wie hätte er, der sich ausdrücklich nur Menschensohn nannte, der gegen jeden äußerlichen Kultus, gegen alle Äußerlichkeiten war und eine Religion des Geistes wollte, sich gegen dieses Heidentum gesträubt? Selbst in jüdischen Kreisen war schon vor Christus der Glaube an einen gestorbenen und auferstandenen Gesalbten, Krishna Christos genannt, vorhanden. Diese Anschauung hat das Judentum in der Gefangenschaft aus der parsischen Religionslehre und aus dem Kultus des parsischen Sonnengottes Mithras entlehnt. Wie bei den Gottesdiensten des Adonis und Mithras in Kleinasien wurde in gewissen jüdischen Sekten bei der Verehrung der gestorbenen und auferstandenen Gesalbten auch Blutsopfer dargebracht. Die durch gerichtliche Untersuchungen bestätigten Ritualmorde der Hebräer beruhen augenscheinlich noch auf jenen heidnischen, abergläubischen Gebräuchen. Siehe hierzu Afern, Jüdische Moral und Blutmysterium, Leipzig 1920, Hammer Verlag. Die hier festgelegten Tatsachen sind entsetzlich und unanfechtbar. Aber auch geweihte Mahle findet man bei jüdischen Sekten schon vor Christus, bestehend aus Gebäck und Wein, die der Himmelskönigin und anderen Göttern dargebracht wurden, ganz wie bei den Indern und wie in den Mithras-Mysterien. Siehe Jeremias 18, 25, 19, 13, 32, 29 und 44, 17. Bekanntlich übten ja auch die Essener und andere jüdische Sekten den alten Brauch des heiligen Mahles. Das Abendmahl ist also bereits eine Einrichtung derjenigen jüdischen Sekten, die Baldur und die Gottesmutter verehrten und aus denen das Christentum sich entwickelt hat. In Persien erscheint Baldur als der Sonnengott Mithras. Seine Verehrung geschah meist geheim in Höhlen und Grotten und verbreitete sich zur Zeit Christi auch im Abendland und vorzugsweise in Rom. Wie im Sonnenkultus des vorderasiatischen Sonnengottes Attis, so wurde auch im Mithras-Kultus zum Zwecke der Sühnung oder Wiedergeburt ein Tier, und zwar vielfach ein Lamm, geschlachtet. Der Gläubige erlangte durch das Opferblut neues Leben, Abwaschung aller Sünden und Reinigung und Heilung der Seelen. Bei den Mithras-Kulten sollen Menschenopfer nicht ausgeschlossen gewesen sein. Sogar der römische Kaiser Commodus hat nach dem Berichte seines Biografen das Mithras-Opfer durch einen wirklichen Menschenmord befleckt. Seltsam ist nun, dass auch in der christlichen Kirche des ersten Jahrhunderts wie in der Mithras-Kirche feierlich ein Lamm geschlachtet und sein Blut in einem Kelch aufgefangen wurde. Dieses Lamm wurde in der christlichen Kirche mit Licht und Leben und mit Christus gleichgestellt. Darum wurde Christus auch das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt, und Licht und Leben genannt. In den ersten Jahrhunderten gehörte das Lamm in Verbindung mit dem Lichte und dem Feuer zu den beliebtesten Bildern der Kirchensprache und zu den herkömmlichsten bildlichen Darstellungen. Das Lamm wird auch mit dem Kreuze verbunden. Dabei umgibt ein Strahlenschein der Sonne das Haupt des Lammes. Auch jetzt noch findet man Christus und sein Sinnbild, das Lamm, von den Strahlen der Sonne umgeben. Das weist auf den heidnischen Ursprung der Sitten und auf Christus als Sonnengott hin. Der Kirchenvater Tertullian bekannte, viele glauben mit Wahrscheinlichkeit, dass unser Gottesdienst Sonnengottesdienst sei. Und Papst und Kirchenvätern blieb noch lange die Tatsache im Bewusstsein, dass der kirchliche Kultus anstelle des Sonnenkultus getreten war und sich das römische Kirchentum aus dem parsischen Kulte des Sonnengottes Mithras, also aus atlantisch-orientalischem Heidentum, entwickelt habe. Die Christen der ersten Jahrhunderte glaubten, Christus, der wie der Sonnengott Mithras mit einem die Ekliptik versinnbildlichenden ovalen Strahlenkranz dargestellt wurde, sei die Sonne. Die Kirchenväter bekämpften die Verehrung Christi als Sonne mit allen Kräften. Erschöpfende Nachweise erbringt Professor Andrei Nimojewski in seinem Buch Astrale Geheimnisse des Christentums, Frankfurt am Main 1913. Bis ins 6. Jahrhundert betete man Unser Herr die Sonne, was später abgeändert wurde in Unser Herr der Gott, siehe Blavatsky Band 3.